Deutschlandfunk, Hintergrund Wirtschaft. Hören Sie heute einen Beitrag von Heike Wipperfürth. Prassen, bis es heiß wird. Energiewirtschaft und Klimaschutz in den USA. Die Schreckensbilder des Katastrophenfilms The Day After Tomorrow gehen Leslie Lowe nicht aus dem Kopf. Die nördliche Welthalbkugel versinkt in Sturm und Eis. Eine Flutwelle schwappt über Manhattan. Fliehende Menschen, die nicht wissen, wohin. Diese Horrorszenen rauschen manchmal an ihr vorbei, wenn sie in ihrem Büro hoch über Manhattan sitzt und die Klimastrategien amerikanischer Firmen studiert. Die gelernte Rechtsanwältin ist Mitarbeiterin beim Interfaith Center on Corporate Responsibility in New York, kurz ICCR. Mit 110 Milliarden Dollar Kapital gehört ICCR zu den mächtigsten Anlegern an der Wall Street. Lowe überwacht die Energie- und Umweltstrategien jener Firmen, deren Aktien sich in ICCRs Portfolio befinden. Eine ganz besondere Klientel. ICCR verwaltet das Geld von 275 Kirchen und Glaubensgemeinschaften in ganz Amerika. Wir sind langfristige Investoren, institutionelle Investoren. Das Geld, das wir investieren, ist für Pfarrer und Priester und Nonnen und religiöse Menschen, die in 20 Jahren in den Ruhestand treten. Wir wollen, dass diese Firmen nicht nur in 2, sondern auch in 20 Jahren noch Gewinne machen. Um die Anleger vor Verlusten zu schützen, verlangt Lowe von den Firmen, dass sie ihre Strategien für den Umgang mit der Erderwärmung offenlegen. Bedrohlich sind nicht nur Stürme und Fluten. CO2-Emittenten müssen auch mit politischen und rechtlichen Folgen rechnen. So wirft Lowe der US-Autobranche schwere Versäumnisse vor beim Kampf gegen die Erderwärmung. Right now, GM and Ford basically are giving deep discounts on their cars. Zurzeit räumen GM und Ford Käufern hohe Rabatte für den Kauf eines Wagens ein. Nur so können sie sich ihren Marktanteil erhalten und die Menschen zum Kauf anregen. Die Hybridwagen verkaufen sich am schnellsten. Toyota hat Detroit wieder einmal geschlagen. Und darüber sind wir als Aktionäre ziemlich beunruhigt. And his shareholders were very concerned about that. Im Kampf gegen diese Versäumnisse hat sich ICCR mit anderen Großinvestoren verbündet. Zum Beispiel mit dem öffentlichen Pensionsfonds von Connecticut. Er ist 20 Milliarden Dollar schwer. Ceres, eine Gemeinschaft grüner Investmentfonds, gehört auch dazu. Und die umweltbewussten Anleger machen Druck. Die Ford Motor Company muss ihnen demnächst einen Bericht vorlegen über die Konkurrenzfähigkeit ihrer Werke und Automarken, verglichen mit ausländischen Anbietern, die umweltfreundlicher am Markt agieren. Zum Beispiel eben Toyota mit seinem modernen Angebot namens Prius. Well, we expect to see an analysis of the markets they operate in. Wir erwarten eine Analyse der Märkte, in denen sie operieren. Sie verkaufen ihre Autos in Europa. Aber wie können amerikanische Autokonzerne mit Japan, mit Toyota konkurrieren, wenn der Prius solch ein Renner ist und eine 6-monatige Warteliste hat? Detroit muss einen Rabatt von 15% geben. Wie werden sie der Herausforderung begegnen? So, how are they going to meet that competitive pressure to be more fuel efficient? Lowe ist keine Einzelkämpferin. Immer mehr Städte und US-Bundesstaaten fordern umweltfreundlichere Strategien und strengere Klimaschutzregeln. Unterstützt werden sie von Wirtschaft und Hochfinanz, sagt Ted Roosevelt, Investmentbanker bei Lehman Brothers in New York und Republikaner. States and local mayors, municipalities are going to provide the leadership. Die Bundesstaaten und die Bürgermeister und die Wirtschaft werden eine Führungsrolle übernehmen. Aber auf nationaler Ebene müssen wir auf eine neue Regierung warten. Wir werden einen immer stärker werdenden politischen Aktionismus erleben, der nicht von den Umweltschützern, sondern von den Politikern ausgeht. Schon kommt es im ganzen Land zu Protestaktionen. Das beste Beispiel: 164 amerikanische Bürgermeister, die sich zum Kyoto-Protokoll zur Verringerung der Treibhausgase verpflichtet haben. Initiator ist Greg Nickels, der Bürgermeister von Seattle. Beunruhigt von ungewöhnlich vielen warmen Wintertagen hat er im Februar, als das Protokoll in Kraft trat, an seine Kollegen appelliert, sich der Vereinbarung anzuschließen. Die USA sind der größte Umweltverschmutzer der Welt. Auf nationaler Ebene fehlt uns die Führung. Es ist höchste Zeit für das Volk, die Politiker zu führen. Zugesagt haben auch Michael Bloomberg, der republikanische Bürgermeister von New York, und Antonio Villaraigosa, der demokratische Bürgermeister von Los Angeles. Auch Ray Nagin, der Bürgermeister von New Orleans, hatten sich schon lange vor dem Hurrikan Katrina zum Kyoto-Protokoll bekannt. Er sorgte sich um die Südstaatenmetropole bei einem steigenden Meeresspiegel. Diese Ängste wurden jetzt Realität. Doch mit der Verwandlung der Stadt in ein Massengrab für Tausende von Menschen hat niemand gerechnet. Noch steht Amerika unter Schock und trauert. Mitte der vergangenen Woche rollte die größte Hilfsaktion an, die die Vereinigten Staaten je erlebt haben. Mitten im Aufräumen bleibt keine Zeit für kritische Fragen nach den Ursachen. Greenpeace hat allerdings in ersten Statements seine Kampagne für saubere Energie in Washington sofort wieder ins Gespräch gebracht und sieht die Zeit kommen, in der auch in Amerika der Umweltschutz in den Mittelpunkt rückt. Ein Vertreter der Organisation sagte dem Deutschlandfunk, die Argumente würden immer stärker für Initiativen wie die der Bürgermeister. Die Bewegung werde immer größer. Präsident Bush werde zunehmend isoliert, weil die Auswirkungen der Klimakatastrophe auch die USA immer härter treffen. Inzwischen haben sich die Rebellen übers ganze Land verteilt. 9 Bundesstaaten an der Ostküste planen ein Gesetz zur Reduzierung der Treibhausgase von 600 Kraftwerken. Der Kohlendioxidausstoß von New York über Delaware bis Vermont entspricht dem von ganz Deutschland und soll bis zum Jahr 2020 um 10% verringert werden. Ausgerechnet Bushs Parteifreund und Gouverneur des Bundesstaates New York, George Pataki, leitet das ehrgeizige Programm. Er wird sogar als möglicher Präsidentschaftskandidat ins Gespräch gebracht. From the state capital, Governor Arnold Schwarzenegger with his weekly California Report. Hi, this is Governor Arnold Schwarzenegger. Doch zum größten Schlag holt Arnold Schwarzenegger aus, Bush-Parteifreund und Gouverneur von Kalifornien. Der Plan des grünen Terminators sieht vor, die Kohlendioxidabgase der Autos im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Amerikas bis zum Jahr 2016 um 30% zu senken. Das gilt für PKWs, die ab 2009 gebaut werden. Mit einer Klage versucht die mächtige Autobranche, diesen Plan zu stoppen. Darunter auch die deutschen Konzerne Daimler Chrysler, Volkswagen, BMW und Porsche. Ihr Argument, solch eine Entscheidung dürfe nicht von Kalifornien allein getroffen werden. Das müsse bundesweit entschieden werden. Schließlich würde sich der Preis eines Neuwagens um $3,000 erhöhen. Und die Kunden hätten weniger Auswahl. Schwarzeneggers Plan birgt politischen Sprengstoff. Denn 10 andere US-Bundesstaaten warten auf die Übernahme der Richtlinien, sagt Mark Bramme, der Forschungsdirektor von InnoVest, eine Ratingfirma in New York, die die Umweltstrategien von Unternehmen beurteilt. California is the fifth largest economy in the world in and of itself. Kalifornien ist der 5. Wirtschaftsraum der Welt. Aber wenn die nordöstlichen Bundesstaaten wie Pennsylvania und Maryland noch dazukommen, dann machen sie 50-60% der amerikanischen Wirtschaft aus. Das ist enorm. Das wird de facto zum nationalen Standard. Dem grünen Trend folgt auch der Mischkonzern General Electric. Schon seit Wochen flimmert ein Werbespot über den US-Bildschirm, in dem ein kleiner Elefant zum Takt des Ohrwurms Singing in the Rain im Regen durch den Urwald tanzt. Water that's more pure. Jet engines. Mit dem Werbespot feiert der über 100 Jahre alte Konzern seine Verwandlung zum Öko-Trendsetter. Firmenchef Jeffrey Immelt erregte großes Aufsehen, als er das neue Image seiner Firma im Mai auf einer Pressekonferenz in Washington vorstellte. Es ist ganz einfach. Bis 2012 wollen wir jedes Jahr die Effizienz verbessern und die Treibhausgase reduzieren. Wir glauben, dass 70% dieser Investition in die Entwicklung unserer Technologien geht. General Electric als Freund von Greenpeace? War die Firma unter Immels Vorgänger Jack Welch unter Umweltschützern nicht eher verrufen als vergiftetes Hudson River mit polychlorierten Biphenylen? Das stimmt. Doch nun will der Konzern mit 320.000 Mitarbeitern jährlich 1,25 Milliarden Dollar in die Entwicklung energiesparender Technologien stecken. Außerdem will er die Belastungen der Treibhausgase aus den eigenen Werken bis 2008 um 1% senken, verglichen mit dem heutigen Stand. Immelt verweist darauf, dass das noch konservativ gerechnet sei. Bei Zuwachsraten zwischen 30% und 40% würde sich der CO2-Ausstoß bei General Electric sogar um 30% reduzieren. If you start where we are now and let's say the company grows 30% or 40%, massive reduction of 30% or 40%. Immelt macht das nicht, weil er ein guter Mensch ist, sondern weil er eine lukrative Marktlücke entdeckt hat für umweltfreundliche Produkte. Zum Beispiel kann GE den großen US-Stromerzeugern helfen, weniger Schadstoffe in die Luft zu blasen. Damit können sie sich vor Klagen schützen. GE hofft, dass sich aus dem neuen Programm ein Geschäft mit einem Umsatz von 1 Milliarde Dollar entwickelt. Mit dem Verkauf von Windrädern hat General Electric im vergangenen Jahr 2 Milliarden Dollar verdient. Ein gutes Geschäft erhofft sich das Unternehmen auch mit der Reinigung von Wasser. Gerade baut es eine Anlage zur Entsalzung des Wassers in Algerien. GE kann die Technologie auch in anderen Ländern nutzen. Der erste grüne Konzern ist GE allerdings nicht. Der Mischkonzern 3M hat den Ausstoß von Treibhausgasen zum Beispiel bereits 1995 um etwa 35% reduziert. Mehr Nachahmer werden folgen, sagt der Investmentbanker Roosevelt. Er glaubt, dass die Wendung des Riesenkonzerns GE hin zu grünen Märkten Präsident Bush noch tiefer in die Isolation drängt. Die Bush-Regierung muss doch langsam Angst bekommen, wenn eine Firma wie General Electric und Immelt sich zum Grünsein bekennen. Selbst die Wall Street wird neugierig auf erneuerbare Energien. Ted Roosevelt, der Banker von Lehman Brothers, er hilft beim Bau einer Offshore-Windfarm jedenfalls schon mal mit. An der Küste von Massachusetts, am berühmten Cape Cod, gegenüber den Inseln Nantucket und Martha's Vineyard. Auf der Anlage, die mindestens 800 Millionen Dollar kostet, sollen 130 Windturbinen Platz finden. Zurzeit wartet er auf die Baugenehmigung. Doch die Gegend ist konservativ und da geht es amerikanischen Windanlagenbauern nicht anders als deutschen. Überall Protestler, die von der modernen alternativen Energie nichts wissen wollen. That is the first offshore wind project in the United States that will be. Das ist das erste Offshore-Windprojekt, das in den USA erbaut wird. Es ist auch das größte Projekt dieser Art in den Vereinigten Staaten. Es wird etwa 75% des Stroms auf dem Cape und den beiden Inseln erzeugen. So it's not an insignificant amount of electricity. Auch in Washington bereitet sich eine Energiewende vor. Nur mit einer anderen Stoßrichtung. Es ist kein Geheimnis, dass die Bush-Regierung die kränkelnde Nuklearindustrie wiederbeleben will. Zu den neuen Fans der umstrittenen Branche gehören aber neuerdings auch Umweltschützer wie Stuart Brand, der Gründer des Whole Earth Catalog, eine Art Bibel für die Alternativkultur, und Patrick Moore, der Mitgründer von Greenpeace. In Vorträgen und Artikeln bitten sie Kollegen, die Nuklearbranche nicht einfach zu verteufeln. Denn es könne ja sein, dass Nuklearenergie die beste Waffe gegen die Erderwärmung sei, weil sie als nicht fossiler Energieträger kein CO2 erzeuge. Nach Tschernobyl und Three Mile Island hatten auch Amerikaner Probleme mit einem Nuklearmeiler in der Nachbarschaft. Hinzu kommt, dass sich die Atomkraftwerke als riesige Verlustobjekte entpuppten. Ihr Bau verzögerte sich, die Kosten stiegen. Gesetze änderten sich. Viele Meiler wurden jahrelang gebaut, plötzlich geschlossen und gingen nie in Betrieb. Karen Bird, Investmentbankerin bei Morgan Stanley. There were during that period in the In den späten 70er und in den 80er Jahren wurden Planungen für 100 Nuklearanlagen zurückgestellt. Für einige davon hatte man gerade ein Grundstück gefunden oder den Bau begonnen, aber in anderen steckten bereits viele Millionen und Milliarden Dollar. Ich habe Schätzungen gesehen, die zeigen, dass über 10 Milliarden Dollar in Meilern versanken, die nie gebaut wurden. Zwar wurden in Amerika keine neuen Meiler mehr gebaut, doch die 103 Atomkraftwerke, die zurzeit in Betrieb sind, haben sich bewährt. Heute liefern sie 20% des amerikanischen Stroms. 1973 waren es nur 4,5%. Etwa die Hälfte der Betreiber bat um eine Verlängerung der 40-jährigen Laufzeit. Nuclear is very clean. Die Kernindustrie ist sehr sauber. Ich glaube auch, dass sie sicher ist. Sie hat nichts mit der Erderwärmung zu tun und verschmutzt nicht die Luft. Das ist sehr wichtig. In vielen Bundesstaaten würden die Lichter nicht angehen, wenn der Strom nicht in Kernkraftwerken erzeugt würde. Von einer Renaissance der Kernenergie würde auch General Electric profitieren. Als einziger heimischer Anbieter von Atomkraftwerken. Im Werk in South Carolina brummen die Maschinen. Metallrohre werden zerschnitten und gebündelt, um in Heißwasserreaktoren eingearbeitet zu werden. Der Chef von GE Nuclear Energy, Andy White. Wir investieren viel Geld in die nächste Generation der Technologie. Wir entwerfen einen Meiler nur einmal. Das ist von Vorteil für Kunden, denn sie brauchen nur einen Brennstoff, ein Ersatzteil. Kernkraftwerke vom Fließband? Nein, so einfach ist das nicht. Immerhin hat White es geschafft, die hohen Wartungskosten zu senken. 3 Jahre braucht er, um einen Reaktor zu bauen. Vor 30 Jahren hat es oft 10 Jahre gedauert. Auch auf die Sicherheit ist er stolz. Ohne menschliches Zutun schalten sich die Reaktoren ab, wenn etwas schief geht. Der Unterstützung durch Washington können sich die Betreiber von Kernkraftwerken sicher sein. Die amerikanische Regierung hat den komplexen Zulassungsprozess erleichtert und sie trägt die Versicherungskosten, falls es zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung kommt. Den Stromerzeugern bleiben die reinen Baukosten, den Rest trägt die Allgemeinheit. Werden neue Kernkraftwerke in den USA gebaut? Die Wall Street jedenfalls steht der Branche weiterhin skeptisch gegenüber. Noch einmal die Investmentbankerin Karen Bird. Ich denke immer mehr, wir würden die Kernenergie gerne sehen. Die Frage ist, ob wir die Kosten und den Zeitplan kalkulieren können. Beim letzten Mal ging das nicht. Wir hatten Probleme, weil sich die Vorschriften änderten und die Reaktoren nicht standardisiert waren. Wenn wir die Nuklearenergie als Möglichkeit sehen, brauchen wir mehr Voraussagbarkeit. Die Grenzen der Möglichkeiten, mit Kernenergie etwas für den Umweltschutz zu tun, hat das Massachusetts Institute of Technology in einer Studie festgestellt. Zwar ließe sich mit einer Verdreifachung der derzeitigen Reaktorkapazitäten von 370.000 Megawatt auf 1 Million Megawatt 1,8 Milliarden Tonnen Treibhausgase einsparen. Doch ist ein solches Szenario kaum zu realisieren, sagt Frank Hippel, Professor an der Princeton-Universität und zuständig für Sicherheitsfragen. Genug Uran als Kernbrennstoff gibt es auch nicht. Es reicht nur noch für etwa 40 Jahre. Dann gäbe es die Nuklearenergie in einem noch viel größeren Ausmaß. Ich befürchte aber, dass das hochwertige Uran für derzeitige Atomkraftwerke irgendwann knapp und noch viel teurer wird. Auch die Endlagerung ist noch nicht gelöst. Denn nach einem Abladeplatz für 77.000 Tonnen hochradioaktiven Mülls wird immer noch gesucht. Zwar waren die Yucca Mountains im Bundesstaat Nevada dafür vorgesehen, doch ein Streit, der schon über 20 Jahre dauert und Milliarden Dollar kostet, ist immer noch nicht gelöst. Harold Faverson ist Kernenergieexperte an der Princeton-Universität. Die Endlagerung ist noch nicht gelöst und ich weiß nicht, wie wohl sich das Land mit so einem ungeklärten Problem fühlt. Ich weiß, dass man es in Zwischenlager stecken könnte, aber auch das ist noch nicht gelöst. Es besteht zwar nur eine kleine Chance, aber eben eine Möglichkeit gibt es immer, dass es zu einem Unfall in einem Atommeiler kommt. Und das wäre verheerend. Zwar sagt Faverson, dass die neuen Reaktoren inzwischen viel sicherer geworden sind. Ganz auszuschließen sei ein Unfall allerdings immer noch nicht. Deshalb rät der Wissenschaftler lieber zum sparsamen Umgang mit Energie. Effizienz ist der wichtigste Schutzfaktor, vor allem bei amerikanischen Autos. Wird der grüne Terminator Schwarzenegger damit Erfolg haben? Während der Hurricane Katrina über dem Golf von Mexiko wütete, stiegen die Ölpreise über 70 Dollar. Amerikaner sprechen von sparsamen Autos ab einem Verbrauch von 12 Litern. Der Sturm der letzten Woche war mit Sicherheit Anlass zur Besinnung. In In der Sendung Hintergrundwirtschaft hörten Sie einen Beitrag von Heike Wipperfürth. Am nächsten Sonntag hören Sie im Hintergrundwirtschaft Wahlbaustein Staatsfinanzen, die Positionen der Parteien zur Haushaltssicherung. Die Sendereihe Hintergrundwirtschaft können Sie auch nachlesen und nachhören im Internet unter www.dradio.de.